haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Der Knall. Es gibt Leute, denen es Spaß macht, den ganzen Tag Journalisten zuzuschauen, die gerade andere Journalisten befragen, um danach alles Gesagte mit einem weiteren Journalisten zu analysieren. Ich mag das nicht sonderlich. Es gibt Zeitungen, die eignen sich wenigstens noch zum Schuheputzen. Aber was macht man mit all den Radio- und Fernsehstationen? Während ich mir dies so durch den Kopf gehen ließ, betrat eine Frau mein Büro. Sie trug einen teuren Ledermantel und machte mit ihren Füßen ganz kleine Schritte, so als würde sie ständig blind auf einen Abgrund zugehen. Ich brauche Ihre Hilfe. Schon möglich. Kann sie aber teuer zu stehen kommen. Das macht nichts. Geld ist nichts gegen ein Menschenleben. Sagen Sie das mal den Politikern und Waffenschmieden. Genau darum geht es. Was denn? Soll ich mich etwa in die Weltpolitik einmischen? Oder wollen Sie mich für eine Friedensdemonstration engagieren? Weder noch. Es geht um eine Waffe. Und diese Waffe befindet sich in den Händen meines Mannes. Ach, so ist das. Ja. Sie fürchten um Ihr eigenes Leben. Nein, ich fürchte um das Leben eines Unbekannten. Mein Mann will ganz offensichtlich jemanden erschießen. Und wie kommen Sie darauf? Vielleicht braucht er die Waffe nur, um damit seinem Ego zu imponieren. Ich habe ihn beobachtet. Einmal saß er auf der Toilette und sprach mit sich selbst. Er sagte, ich werde ihn umbringen. Vielleicht hat er das nicht so wörtlich gemeint. Manche Menschen sagen alles Mögliche, wenn sie Verstopfung haben. Ich bin ganz sicher. Mein Mann will jemanden umbringen. Und ich soll das verhindern? Genau. Sie sah mich trotzig und entschlossen an. So etwas war mir noch nie über den Weg gelaufen und unsereins hat ja schon allerlei erlebt. Ich drehte mich ein wenig zur Seite und schaute aus dem Fenster. Draußen sah es auch nicht viel besser aus als in meinem Büro. Die Frau wurde etwas ungeduldig. Was ist? Nehmen Sie den Fall an? Mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Die Wirtschaftsbosse reden ja auch die ganze Zeit von einer Rezession. Und Kurzarbeit gibt es für unsereins nicht. Ich möchte, dass mein Mann nichts davon erfährt. Wird nicht einfach sein. Wie steht's denn eigentlich um Ihr Eheleben? Was hat denn das damit zu tun? Lesen Sie keine Statistiken? Interessante Lektüre. Aus dem statistischen Jahrbuch können Sie alle wichtigen Motive für einen Mord entnehmen. Einer der wichtigsten ist Eifersucht. Schon möglich. Ich wüsste allerdings nicht, worauf mein Mann eifersüchtig sein sollte. Na, meinetwegen dann halt nicht Eifersucht. Motiv Nummer 2 wäre Geld. Das ist ein gutes Motiv. Aber mein Mann hat genug Geld. Ja, genug ist nicht genug. Hat das nicht mal einer dieser Protestsänger gesungen, ehe er damit reich wurde? Hier meine Adresse und hier die Geschäftsadresse meines Mannes. Seien Sie vorsichtig. Ich glaube, mein Mann ist so geladen wie die Pistole, die er mit sich herumträgt. Sie gab mir eine Karte. Sie hieß Wolke und verzog sich. Ich dachte wieder ein wenig an all die Journalisten und dass es noch immer kein wirksames Heilmittel dagegen gab. Dann machte ich mich auf die Suche nach der männlichen Wolke. Er war der Besitzer eines Elektronik-Discount-Geschäftes. Tag, Sie wünschen? Ich suche etwas zum Abreagieren. Das verstehe ich nicht. Wieso? Ist es Ihnen noch nie so ergangen, dass Sie am liebsten jemanden umbringen möchten? Möchten Sie einen Taschenrechner? Also gut, dann halt nochmals von vorn. Haben Sie noch nie den Wunsch verspürt, jemanden umzubringen? Schade. Bei den Taschenrechnern habe ich gerade welche im Sonderangebot. Sie sind wohl taub auf beiden Ohren, inklusive den paar Gehirnzellen, die Sie dazwischen verirrt haben und sich einsam fühlen. Schon seltsam. Ich dachte mir, dass meine Frau wenigstens einen richtigen Detektiven engagiert. Und jetzt sind Sie hier. Sie sind doch von meiner Frau beauftragt, oder? Also, wenn Sie mich so direkt fragen, bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als die Karten auf den Tisch zu legen. Ich habe 4 Damen. Und Sie? Ich passe. Wie viel muss ich Ihnen bezahlen, damit Sie mich in Ruhe lassen? Nun, machen Sie mal einen Vorschlag. Meine Frau glaubt, dass ich jemanden umbringen will. Dazu hat sie auch allen Grund. Also doch, Eifersucht. Nennen Sie es, wie Sie wollen. Aber ich kann leider nicht damit dienen. Ich habe nicht vor, Ihren Liebhaber zu töten. Wen wollen Sie denn dann umbringen? Er hatte keine Zeit mehr, meine Frage zu beantworten. Die Kugel drang durch das Glas des Ladengeschäftes und traf ihn auf Brusthöhe. Ich drehte mich um, konnte aber niemanden sehen. Herr Wolke gab keinen Laut mehr von sich. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, kühlen Kopf bewahren. Es war nichts mehr zu machen. Die Kugel war zwar durch das dicke Glas des Geschäftes ein wenig gebremst worden, doch fand sie ihren Weg in Herrn Wolkes Herz und verursachte sein plötzliches Ableben. Wie so oft im Leben war die Polizei erst dann zur Stelle, als schon alles vorbei war. Na, Maloney, hat der Mann Ihnen irgendwelchen Schrott verkauft oder waren Sie wieder mal ganz zufällig hier? Was kann ich denn dafür, dass man in dieser Stadt nirgends mehr sicher ist? Ziemlich guter Schütze. Er hätte auch Sie treffen können. Vielleicht wollte er sogar Sie treffen, Maloney. Was meinen Sie zu dieser These? Die ist etwa gleich gut geraten wie die Pro-These, die Sie auf dem Hals tragen. Hat dem Übrigen zwei Zeugen gegeben. Ich nehme an, dass Sie diese Befragung interessieren könnte. Er zeigte nach hinten in das Ladenlokal. Da standen ein junger Mann und eine Frau, die so aussahen, als hätten sie im Kino keinen freien Platz mehr erwischt. Der Polizist winkte den jungen Mann zu uns herüber. Er gehorchte artig. Es war ein Mann. Sind Sie da ganz sicher? Ja, das heißt, sehen Sie, es ging alles so schnell. Erzählen Sie mal der Reihe nach. Ja, ich ging auf dem Trottoir, da hörte ich plötzlich einen Knall und Glas, das zersplitterte. Und da sah ich, wie diese Gestalt wegrannte. Eine Gestalt? Vorhin sagten Sie, dass es ein Mann gewesen sei. Was denn nun, Mann oder Gestalt? Um Himmels Willen, Sie können doch nicht versuchen, mich festzunageln. Ich bin Zeuge und kein Bilderrahmen. Das kennen wir. Zuerst war es ein Mann, dann eine Gestalt und am Schluss wissen Sie nicht mal mehr, ob es vielleicht ein Hund gewesen war. Da bin ich mir aber ganz sicher. Hunde haben keine Glatze. Die Gestalt hatte also eine Glatze. So was Ähnliches zumindest. Ich hörte noch eine Weile zu und ging dann nach draußen und rauchte eine Zigarette. Als ich wieder im Laden stand, wurde gerade die Zeugin befragt. Ja, die beiden sprangen auf ein Motorrad und fuhren weg. Aha. Und wer von den beiden hatte geschossen? Das weiß ich nicht. Der eine war etwas kleiner als der andere. Dafür war er auch etwas schlanker. Hatte einer der beiden eine Glatze? Das weiß ich nicht. Aber der eine hinkte ein wenig. Jetzt fällt mir ein, dass der zweite Mann aus einer anderen Richtung kam. Aha. Und der sprang dann auf ein Motorrad, auf dem ein anderer saß. Aber der hinkte, ging alleine weg. Sehr aufschlussreich. Melden Sie sich morgen früh auf dem Präsidium und dann nehmen wir das alles zu Protokoll. Komme ich dann in die Zeitung? Nur wenn Sie der Presse denselben Unsinn erzählen wie mir. Die Frau schaute ihn empört an. Ich lächelte und verzog mich. Es war höchste Zeit, sich um meine Klientin zu kümmern. Frau Wolke war trotz des Gewitters, das über ihrem Leben ausgebrochen war, alles andere als ein Wolkenbruch. Nichts vormachen. Meine Trauer hält sich in Grenzen. Das habe ich mir beinahe gedacht. Sie hatten wohl in erster Linie Angst um Ihren Liebhaber. Ja, ich hatte Angst, dass mein Mann etwas herausgefunden haben könnte. Das hat er auch. Soll ich seine letzten Worte zitieren? Sie werden zwar nicht in die Geschichte eingehen, aber vielleicht so als kleine Anekdote fürs Familienalbum. Danke, das muss nicht sein. Und? Wie heißt Ihr Geliebter? Muss ich das sagen? Entweder mir oder der Polizei. Das verstehe ich nicht. Nun, wenn ein Ehemann gewaltsam umkommt, wirft selbst die Polizei ein Auge auf den Geliebten der Frau, auch wenn es nur ein Glasauge ist. Stefan? Sie schüttelte langsam den Kopf, dann setzte sie sich. Dass ihr Geliebter ein Mörder sein konnte, beunruhigte sie mehr als der Tod ihres Mannes. Da soll mal einer draus schlau werden aus dem, was die Dichter Liebe nennen. Stefan würde so etwas nie tun. Schon möglich. Dennoch würde ich gerne mal mit Ihrem lieben Stefan ein paar Worte wechseln. Es müssen ja nicht gleich die letzten sein. Also gut. Unter einer Bedingung. Ich möchte zuerst mit ihm sprechen. Na, meinetwegen. Um diese Zeit ist er im Geschäft. Er hat zusammen mit einem Freund eine Computerfirma gegründet. Na, dann nichts wie hin zu den Bytes und den Binären. Ich möchte mich aber noch ein wenig frisch machen. Ich machte es mir auf dem Sofa bequem. Eine halbe Stunde später stand Frau Wolke frisch und munter im Wohnzimmer. Wir fuhren mit ihrem Wagen. Vor dem Geschäft ihres Stephans trafen wir auf einen vielbeschäftigten Mann. Sie schon wieder, Maloney? Ei, ei, ei, die Polizei. Waren Sie also doch schneller, als ich dachte. Leider auch wieder etwas zu spät. Ist nichts mehr zu machen, der Mann ist tot. Stefan? Stefan Rudolf sieht ganz nach einem Selbstmord aus. Das ist doch nicht möglich! Ist die Frau immer so laut, Maloney? Kommt auf den Mann an. Ich muss mich hinsetzen. Sie wankte bedrohlich und setzte sich dann auf das Trottoir und lehnte sich an eine Hausmauer. Ich stand da und wunderte mich. Als ich auf die Uhr schaute, wunderte ich mich noch mehr. Dieser Stefan Rudolf hatte zwischen Mord und Selbstmord nicht mal 2 Stunden benötigt. Gewisse Leute haben es halt immer eilig. In dem Büro standen einige Polizisten herum. Frau Wolke war abtransportiert worden und wurde auf chemischem Weg beruhigt. Ich stolperte ein wenig herum und behinderte die Ermittlungsbeamten. Auch unser Eins muss ich ab und zu einen kleinen Spaß gönnen. Nach dem, was Sie mir erzählt haben, ist das eine ziemlich klare Sache. Dieser Stefan Rudolf hat den Ehemann dieser Frau Wolke erschossen und anschließend Selbstmord begangen. Wissen Sie, es gibt da ein paar Dinge, die mir durch den Kopf gehen. Weshalb hat er sich nicht gleich am Tatort erschossen, wenn er es so eilig hatte? Die Zeugen, Maloney. Er hatte wohl Angst, gefasst zu werden und ist deshalb abgehauen. Schon möglich. Aber weshalb sollte er das tun? Weshalb sollte er Herrn Wolke umbringen? Und kommen Sie mir jetzt nicht mit irgendeiner abgedroschenen Phrase aus dem Grundkurs Psychologie für Polizeianwärter. Ihnen ist wirklich nicht mehr zu helfen, Maloney. Sie wittern hinter allem und jedem noch etwas ganz anderes. Wenn Sie mich fragen, gibt es da nichts zu wittern. Der Fall ist so gut wie abgeschlossen. Ich gab mir keine Mühe mehr zu widersprechen. Stattdessen schaute ich mir den Tatort etwas genauer an. Stefan Rudolf saß tot in einem Ledersessel, der jedem Direktor gut unter das Gesäß gepasst hätte. Dann verließ ich das Büro und ging einen Stock höher. Ich klopfte, ohne dass etwas geschah. Dann ging ich hinein. Auf einer Leuchttafel erschienen die Worte »Bitte Ruhe«. Ich drückte die Klinke der Tür, die zu der Leuchttafel gehörte. Verschönern Sie den Braten mit Treibhaustomaten. Stopp, stopp! Ja, was soll denn das? Was macht denn der Mann im Studio? Meinen Sie mich oder die Treibhaustomate? Sie! Können Sie nicht lesen? Wir sind mitten in einer Aufnahme. Ich mach mal Pause, muss dringend was trinken. Hol's der Geier! Okay, Pause. Wir machen eine halbe Stunde weiter. Fabrizieren Sie hier all die idiotischen Werbespots, für die Leute auch noch Unsummen bezahlen? Sie sind doch wohl nicht einer dieser Miesmacher, oder? Nein, nein. Es gibt Dinge, die sind so mies, dass man sie gar nicht mehr mies machen kann. Meine Rede. Die Aufnahmen von heute sind tatsächlich mies. Hören Sie sich das mal an. Er drückte den Knopf eines Spulentonbandgerätes und dann hatte ich das zweifelhafte Vergnügen, mir nochmals eine Botschaft aus den Niederungen der Werbung anzuhören. Umweltbewusstsein leicht gemacht, dank Biophosphat und grünen Giftstreifen. Waschen Sie sich sauber mit Greenfees. Greenfees, das neueste Produkt aus der Reihe, Markenartikel, die sich gewaschen haben. Mist, verdammter! Allerdings... Haben Sie den Knall auch gehört? Was denn für ein Knall? Da, auf der Aufnahme ist ein Knall. Klingt beinahe wie ein Schuss. Ein Schuss? Ach so, unten hat jemand herumgeballert. Wann? Heute Morgen? Nein, innerhalb der letzten 2 Stunden. Das kann nicht sein. Die Aufnahme haben wir heute Morgen gemacht. Wir hörten uns das Band noch einige Male an. Es klang tatsächlich wie ein Schuss. Manchmal ist es ganz gut, wenn man andere Leute bei der Arbeit stört. Ich ging ins Krankenhaus und besuchte meine Klientin. Es ging ihr schon wieder etwas besser. Ich verstehe das alles nicht. Stefan hat mir nie auch nur eine Andeutung gemacht. Im Gegenteil. Er wusste, dass ich mich von meinem Mann trennen wollte. Und er wusste auch, dass es mir ernst war. Ich glaube nicht, dass Stefan Rudolf ihren Mann getötet hat. Aber wer war es dann? Und weshalb sollte sich Stefan umbringen? Gute Fragen haben Sie da auf Lager, Frau Wolke. Und ich werde Ihnen die passenden Antworten liefern. Die Polizei hat den Fall abgeschlossen. Es ist schrecklich. Sie schloss ihre Augen. Eine Träne kullerte hervor. Ich stellte ihr noch eine Frage und erhielt auch prompt eine Antwort. Diese führte mich zu einem Herrn Zwahlen. Er sah ziemlich blass aus. Und er gab sich Mühe, noch ein wenig blasser auszusehen als üblich. Ja, die Polizei war bereits bei mir. Unfassbar, das Ganze. Ich habe Stefan noch gestern Abend gesehen. Mich würde etwas interessieren. Waschen Sie Ihr Toupet mit gewöhnlicher Seife oder mit Shampoo? Wie bitte? Ich trage kein Toupet. Aber Sie hinken. Ja, ein wenig. Meine Kniegelenke. Wieso? Nun, es gibt da eine Zeugenaussage, dass beim Mord an Herrn Wolke ein hinkender Mann weglief. Was soll das? Sind Sie übergeschnappt? Tja, das Timing, Herr Zwahlen, das Timing. Wie vieles im Leben hängt doch vom richtigen Timing ab, nicht wahr? Ja, ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. Ganz einfach. Sie haben zuerst Stefan Rudolf getötet und erst anschließend Herrn Wolke. Sicher ist sicher, dachten Sie, denn eigentlich ging es Ihnen ja nur darum, Rudolf zu beseitigen. Sie haben eine blühende Fantasie. Und Sie benötigen bald welche, um das Dasein in der Zelle zu bewältigen. Rudolf wollte aus Ihrem gemeinsamen Geschäft aussteigen, um Frau Wolke zu heiraten. Das hätte bedeutet, dass Sie ihn auszahlen mussten und das wäre Ihr Ruin gewesen. Also kamen sie auf die Idee des Doppelmordes. Alles sollte so aussehen, als ob Rudolf den Ehemann seiner Geliebten umgebracht hätte und anschließend auch gleich sich selber. Ihr Pech, dass der Schuss auf Rudolf mitten in einen Werbespot fiel. Sie sind wohl bekloppt, oder was? Er sträubte sich noch ein wenig, schließlich gestand er. Frau Wolke erholte sich innerhalb weniger Tage und heiratete später einen dicken Börsenmakler. Noch etwas später ließ sie sich wieder von ihm scheiden. So geht das. Ich dachte wieder eine Zeit lang über die grundsätzlichen Aspekte des menschlichen Daseins nach, ohne dass ich dabei mein Leben grundsätzlich veränderte.